Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Loschwitz, den 16. Juni 1791. Sage deinem Lottchen recht herzlichen Dank von mir, dass sie mir von deinem Befinden Nachricht gegeben hat. Hartwig ist jetzt bei uns. Ich habe ihm die Stellen aus deinen Briefen gezeigt, die deine Krankheitsgeschichte enthalten. Er glaubt auch, dass die Ursache des Übels im Unterleibe sei. Eine Adhäsion der Lunge könne vielleicht dazu kommen, die aber nicht bedenklich sei. Ihm ist eingefallen, ob ein mäßiger und behutsamer Gebrauch des Karlsbad nebst auflösenden und stärkenden Kräuterextrakten dir nicht heilsam sein könnte. Überlege es doch mit deinem Arzte. Der Geldaufwand darf dich nicht abhalten aus Gründen, die ich dir neulich geschrieben habe. Von Dora haben wir Nachricht, dass sie glücklich in Karlsbad angekommen ist. Herder ist auch da, soll aber sehr vornehm tun. Ich habe dies auch sonst schon von ihm gehört. Hubers Eltern sind jetzt hier, die Mutter hat vor etlichen Monaten der Schlag gerührt, ihr Kopf hat sehr gelitten und der Umgang mit ihr ist sehr beschwerlich. Sein guter Humor ist aber noch unverändert. Eben habe ich die echten Memoirs von Saint-Simon in 13 Oktavbänden bekommen. Sie scheinen viel interessante Züge zu enthalten, mehr als die ersten Teile von den Memoirs von Richelieu. Lebe wohl, herzliche Grüße von M. an dich und dein Lottchen. Bitte sie, dass sie mir bald wieder Nachricht gibt, wenn du etwa nicht schreiben könntest. Hartwig grüßt auch herzlich, dein Körner.